Ausgezeichnete Generäle. Die Lage nach dem Attentat empfand ich eigentlich nicht als besonders verändert oder gar angespannt. Weder gab es neuartige Anweisungen an uns, die Sicherheitsvorkehrungen betreffend, noch waren wir vom Begleitkommando seitdem ängstlicher, Hitler selbst am allerwenigsten. Allerdings kam es in diesen Tagen noch öfter als sonst vor, dass er Verschwörung und Verrat witterte, wo immer es schlechte Nachrichten gab. So auch in einem Fall, den er und Generalfeldmarschall Keitel bei offenem Fenster derart lautstark diskutierten, dass ich davon etwas mitbekam. Dabei hatte ich Mühe, auseinanderzuhalten, wer von beiden sprach. Hitler und Keitel ähnelten sich im Tonfall sehr. Es ging darum, dass bei einer Operation in Finnland hohe Verluste zu verzeichnen waren. Wie sich herausstellte, hatte das an Fehlinformationen des Wehrmachtsführungsstabs gelegen. So war von Hitler ein Befehl zum Vorrücken gegeben worden, ohne Vorhandensein der dafür erforderlichen militärischen Ausrüstung. 300 Geschütze, die man dringend benötigt hätte, waren im Hafen von Rewa liegen geblieben und nicht ausgeladen worden. Hitler war darüber hörbar außer sich. »Wie kann so etwas passieren? Wie kann ich Befehle geben, wenn ich über die Situation nicht richtig unterrichtet bin? Ich bin schließlich verantwortlich für das alles.« Er wurde schließlich ernsthaft krank. Eine Gelbsucht, die ihn 2 Wochen ans Bett fesselte. Auch zur Lage konnte er nicht erscheinen. Ziemlich geschwächt sah er aus, als er ab Anfang Oktober wieder begann, an den Besprechungen teilzunehmen. Die Ärzte, die ihn unter anderem behandelt hatten, Karl Brandt und Hans Karl von Hasselbach, entließ Hitler kurz darauf. Er vertraute nur noch Professor Morell. Im Oktober hörten wir von Rommels Tod, auch von den Umständen seines erzwungenen Selbstmords, dass man ihm die Wahl gelassen hatte zwischen Gift und Pistole. Ich wollte mir jedoch keine weiteren Gedanken machen, schob alles weg. Viel später in russischer Gefangenschaft traf ich auf Alfred Gause, Rommels ehemaligen Generalstabschef, den man später durch Hans Speidel ersetzt hatte. Gause hatte sich seine eigene Ablösung nicht erklären können. Er erzählte mir, wie er versucht hatte, Rommel aus allem herauszuhalten. Irgendwann habe er Gause bemerkt, dass Umsturzpläne kursierten. Den Generalfeldmarschall Rommel betraf das insoweit, als man vorfühlte, ob er sich im Fall eines Putsches als Reichspräsident zur Verfügung stellen werde. Gause vertraute mir an, ihm sei nichts Besseres eingefallen, als unter dem Vorwand, seine Frau zum Geburtstag besuchen zu wollen, um Urlaub zu bitten. Er sei dann aber nicht zu seiner eigenen, sondern zu Rommels Ehefrau Luzi gefahren. Ihr habe er versucht, so schonend und gleichzeitig so deutlich wie möglich zu verstehen zu geben, dass ihr Mann in großer Gefahr sei. Er habe fast gefleht, »Frau Rommel, retten Sie Ihren Mann, Ihr Mann muss zu Hitler gehen.« Er könne sich nur aus der Schlinge ziehen, wenn er nach oben durchgebe, dass da irgendetwas in Vorbereitung sei. Der Generalfeldmarschall brauche ja gar nichts Genaues preisgeben. Ihr Mann hat doch jederzeit Zugang zum Führer, da muss er nur mal was fallen lassen, dann ist er raus aus der Sache. Hatte Gause nach seinen Worten Frau Rommel zu überzeugen versucht. Nun, irgendwann war Rommel nicht mehr zu retten gewesen. Ich interessierte mich immer brennender für den Kriegsverlauf, überlegte, ob ich es wagen konnte, in die Heimat nach Schlesien zu reisen. Mit Albert Bormann sprach ich darüber, ob ich mir ein paar Tage Urlaub nehmen sollte. Wir standen dabei vor der Lagebaracke, die Besprechung war gerade beendet und Hitler trat heraus. Bormann trug eine Unterschriftenmappe bei sich, ich hatte einige Depeschen zu überbringen. Hitler bemerkte das und lief direkt zu uns hinüber. Bormann sprach ihn an. »Der junge Mann hier will noch mal in seine Heimat nach Oberschlesien. Was meinen Sie dazu, können wir das zulassen?« »Ja, ja«, sagte Hitler, nickte und fügte schelmisch hinzu, »aber wenn Sie dem Scharner in die Hände fallen, da kann selbst ich nichts mehr für Sie tun. Dann wird Ihnen auch meine Unterschrift nichts nützen.« Er meinte wohl, General Ferdinand Scharner werde mich in die Truppe einreihen. Immerhin konnte er jeden Mann brauchen. Hitler hielt sehr viel von dem jüngst mit den Schwertern zum Ritterkreuz mit Eichenlaub ausgezeichneten General, und damit stand er nicht alleine. Nach dem Ende des Krieges sagte mir ein Russe, »Wenn der Hitler ein Dutzend Scharners gehabt hätte, dann hättet ihr eine Chance gehabt.« Die Reise nach Schlesien habe ich nicht mehr angetreten. Mein Vorstoß war im Grunde auch vornehmlich von der Neugier getrieben, von Hitler zu hören, wie es nun wirklich an der Ostfront stand. Ich hätte allerdings schon gern einige Papiere und Fotos in Sicherheit gebracht. Das erledigte dann später meine Tante Sophia. Sie verbrachte das Kriegsende nicht in Berlin, sondern bei ihrer Mutter in Altschalkowitz. Meine Großmutter Ottilie habe ich nicht wiedergesehen. Wie ich erst viele Jahre später erfuhr, war sie mit 87 Jahren gestorben. Mein Großvater war schon viele Jahre zuvor verstorben. Ihr letztes Wort soll laut meiner Tante Zucker gewesen sein. Das glaubte ich ihr sofort, denn meine Großmutter war immer ein wahres Schleckermaul. Am 20. November 1944 verließen wir die Wolfschanze für immer. Hitler verlegte sein Hauptquartier in die Nähe von Bad Nauheim, um die bevorstehende Ardennenoffensive leiten zu können. Kurz hielten wir uns in der Hauptstadt auf, bevor es weiterging. Ich war ziemlich schockiert von dem Anblick, den Berlin mittlerweile bot. Seit meiner Abreise am 20. Juli hatten verheerende Bombenangriffe stattgefunden. Mit dem Sonderzug ging es zum Adlerhorst, so hatte Hitler dieses Hauptquartier in Ziegenberg getauft. In den ersten Tagen war die am 16. Dezember 1944 gestartete Operation durchaus erfolgreich. Allerdings scheiterte die Offensive mit einem Wetterumschwung wieder an der alliierten Luftüberlegenheit. Ich entsinne mich nur an ständige militärische Besprechungen, einen Kommen und Gehen der Generalitäten. Die Erinnerung wird verdrängt von dem, was folgen sollte. In Ziegenberg wurde zur Gewissheit, es ging dem Ende entgegen.